unter der direkten Leitung vom Genossen Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, fand in der Nacht vom 28. Juli zu C-106-2017 der zweite Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14 erfolgreich statt. Kim Jong-un leitete vor Ort den zweiten Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete. Kim Jong-un, der mit außergewöhnlicher militärischer Weisheit, großer Kühnheit und hervorragender Strategie wider Erwarten der Welt hintereinander Wundertaten vollbringt und stets siegreich ist, stellte dem Bereich für Raketentechnik die kämpferische Aufgabe dazu, baldigst einen Testschuss für die Simulation der größten Reichweite der interkontinentalen ballistischen Rakete durchzuführen und dadurch die Zuverlässigkeit des gesamten Raketensystems erneut zu bestätigen. Die Rüstungswissenschaftler und Techniker, die treuen Mitglieder der Partei der Arbeit Koreas, die mit dem absoluten Vertrauen zur Partei die Idee des Staatsführers unterstützen und im gleichen Atemzug und Schritt mit ihm alle Bollwerke ganz schnell erobern, führten mit dem Willen, die grenzenlose Macht der strategischen Atomstreitkräfte der Partei der Arbeit Koreas vor der Welt deutlich zu zeigen, einen hartnäckigen Kampf und beendeten vorfristig die Vorbereitung auf den zweiten Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete. Kim Jong-un informierte sich tagtäglich über die Vorbereitung auf den zweiten Raketentestschuss, gab dabei ausführliche Hinweise und begab sich in der Nacht vom Tag des Testschusses an den Raketenstartplatz, um den Testschuss vor Ort zu leiten. Der zweite Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete hat es zum Ziel, die allgemeinen technischen Besonderheiten des Waffensystems wie die größte Reichweite der Rakete, die mit einem großen und schweren Atomsprengkopf ausgerüstet werden kann, endgültig zu bestätigen. Nach dem Befehl von Kim Jong-un wurde die interkontinentale ballistische Rakete vom Typ Fassung 14, die von der unerschöpflichen Kraft des heroischen Korea zeugt, in der dunklen Nacht mit einer gewaltigen Feuersäule gestartet. Insgesamt 47 Minuten und 12 Sekunden lang stieg die Rakete, die von einem nordwestlichen Ort der TVRK gestartet wurde, bis zur maximalen Höhe von 3724,9 Kilometer und flog 998 Kilometer und traf punktgenau das gezielte Gewässer auf dem offenen Meer. Der Raketenstart verlief in einem Maximalhöhenwinkelsystem mit der Simulation der größten Reichweite der Rakete und übte auf Sicherheit der benachbarten Länder keinerlei Einflüsse aus. Durch den zweiten Raketentestschuss wurden die Besonderheiten der Trennung der Rakete von der Abschussrampe, der stufenweisen Trennung der Triebwerke und des strukturellen Systems, die beim ersten Testschuss überprüft worden waren, erneut bestätigt, sowie die Besonderheiten des Betriebs der Triebwerke, die für die Erreichung der größten Reichweite in der Treibflugstrecke vermehrt wurden, und die Genauigkeit und Zuverlässigkeit des verbesserten Systems für Fernlenkung und Stabilisierung festgestellt. Außerdem wurde die Besonderheit der Steuerung der Haltung des schweren Gefäßkopfes in der Mittelstrecke nach dessen Trennung erneut überprüft. Es wurde auch bestätigt, dass auch unter den Bedingungen des Wiedereintritts vom Maximalhöhenwinkelsystem, die viel härter als die Flugbedingungen für die Erreichung der größten Reichweite waren, die Fernlenkung des Gefäßkopfes und die Steuerung seiner Haltung genau erfolgten, die strukturelle Sicherheit des Gefäßkopfes in der 1000 Grad Celsius hohen Temperatur aufrechterhalten wurde und der Atomsprengkopf-Explosionsregler in Ordnung funktionierte. Kim Jong-un äußerte seine große Zufriedenheit mit dem Ergebnis des zweiten Testschusses der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14, der ohne geringsten Fehler erfolgreich verlief, schätzte die Wissenschaftler, Techniker und Funktionäre im Bereich für Raketentechnik hoch und stattete ihnen im Namen des ZK der Partei der Arbeit Koreas einen Sonderdank ab. Weiter sagte er voller Stolz, durch diesmaligen Testschuss sei wiederum die Zuverlässigkeit des Systems der interkontinentalen ballistischen Rakete bestätigt, die Fähigkeit dazu demonstriert, zu jeder Zeit von beliebigen Gebieten und Orten aus mit der interkontinentalen ballistischen Rakete einen Überraschungsangriff zu unternehmen, und es deutlich bewiesen worden, dass sich das gesamte Territorium der USA in der Reichweite der Raketen der TVIAK befinde. Er fuhr fort, die TVIAK hat heute einen Testschuss für die Erreichung der simulierten größten Reichweite der interkontinentalen ballistischen Rakete durchgeführt, um an die USA, die vernunftlos absurde Äußerungen fallen lassen, eine harte Message zu schicken. Nun würden die Politiker der USA es richtig begreifen, dass die USA, ein Aggressionsstaat, nicht unversehrt bleiben würden, falls sie wagemutig die TVIAK angreifen. Die absurde Kriegshetze der USA und ihre extremen Sanktionen und Drohung gegen die TVIAK haben diese bloß dazu veranlasst, mit hoher Wachsamkeit größere Anstrengungen zu unternehmen und ihren Besitz an Atomwaffen noch deutlicher zu begründen. Für die Koreaner, die durch die Barbaren des US-Imperialismus eine grausame Kriegskatastrophe erlitten, ist die mächtige Kriegsabschreckungskraft für die Verteidigung des Staates eine notwendige strategische Wahl sowie ein kostbares strategisches Vermögen, das unwiderruflich und durch nichts auszutauschen ist. Wenn die US-Amerikaner trotz der wiederholten Warnung der TVIAK wiederum auf diesem Boden mit ihrem stinkenden Gesicht den nuklearen Knüppel schwingen und ein absurdes Spiel treiben, werden die Koreaner mit ihren strategischen Atomstreitkräften, die bisher stufenweise gestärkt wurden, eine harte Lehre erteilen. Kim Jong-un gratulierte den Wissenschaftlern, Technikern und Funktionären im Bereich für Raketentechnik von ganzem Herzen, die durch den erfolgreichen zweiten Raketentestschuss die souveräne Würde der Atommacht von Suze mit den entwickeltesten Raketen in der Welt wiederum weltweit demonstrierten und ließ sich mit ihnen ein historisches Erinnerungsfoto machen. Die TVIAK, die nach dem neuen Kurs der Großen Partei der Arbeit Koreas auf die parallele Entwicklung der Wirtschaft und der Atomstreitkräfte voranschreitet, wird bis zum Tag, an dem der US-Imperialismus und ihre Handlanger, die die Würde und das Existenzrecht des Heimatlandes erdrosseln wollen, völlig vernichtet werden, mit eigener Kraft die stärksten strategischen Waffen, die die Stärke und die unerschöpfliche Entwicklungspotenz des unbesiegbaren Südkorea vor aller Welt demonstrieren, in größeren Mengen entwickeln und im Konfrontationskampf gegen den Imperialismus und die USA sicher den endgültigen Sieg erringen. Den Marschall Kim Jong-un begleiteten Lee Byung-chul, Kim Rak-yum, Kim Jong-sik, Zhang Chang-ha, John Il-ho, Yu Jin und Cho Yong-won.